Freitag war pre-Corona immer ein Garant für ein gutes Basislevel an Vibes gewesen, während sich aber die Tage im andauernden Ausnahmezustand immer stärker aneinander angleichen, verliert der Anfang des Wochenends irgendwie leicht seine Bedeutung. Spielt aber keine Rolle, denn etwas ist sicher. Dein persönlicher Vibe-Provider kehrt wieder pünktlich wie ein Uhrwerk mit lauter Delikatessen aus dem Kosmos von der elektronischen Musik zurück. Straight in dein Ohr, deine Playlist und ohne Umweg in dein Tanzbein. In dieser Woche gehen wir es ein bisschen weniger hektisch an als letztes Mal. In der kommenden Stunde übernimmt dein persönlicher Stromstoß mit smooth tanzbaren House- und Elektronika-Tunes der Äther. Zeug, die deinen Duraufenthalt im Wohnzimmer ein ganzes Stück erträglicher macht und der Sommer direkt per Schallwelle vor die Haustür bringt. Während wir wie jede Woche sehnsüchtig auf die offizielle und angstfreie Rückkehr vom Dancefloor warten, liefert Ampers nötige Methadon für die Entzugserscheinungen vom Nachtleben. Die 39. Folge von Ampere featuret ordentlich Zündstoff aus der Schweiz sowie jenseits von der Grenze. Irgendwo zwischen psychedelisch, Glitzer im Gesicht, Küsse in Übergrösse und Kontrollverlust. Wie immer findest du all das Qualitätsmaterial in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify und alle alten Shows auf der Webseite von deinem Lieblingsportal für eine genüssliche Zeitreise in die letzten Wochen. Temposchwankungen nehmen wir, wie sie kommen, denn Cruise Control ist ab sofort angeschaltet. Wir segeln während einer knappen Stunde Richtung Glückseligkeit. Hier bei Ampere auf SRF Virus. extraordinär. Auch wenn Closer momentan nicht drin liegt, können wir uns immerhin mental an eine Cabrio-Fahrt antasten. Während wir also genüsslich Richtung Sonnenuntergang rollen und das Haar im Fahrtwind weht, pumpen Zürichs Lieblingsszene Kerala Dust mit dem Track Closer pure Coolness aus dem Autoradio. Die Wall-Londoner stellen neben einer smoothen Bassline ein paar funky Guitar-Licks ins Zentrum. Gepaart mit der lasziven Stimme gibt es der perfekte Mix aus Sexappeal und psychedelischer Dancefloor-Experience. Verstraubt vertreibt der Pop aus dem Kellerstudio für einen Drift-Marathon im Wohnzimmer. Trotz Hypnose verpassen wir die Ausfahrt ganz sicher nicht. Von Zürich geht es über London nach Basel ins Zuhause vom AWEM, wo, wie auch Kerala Dust von vorher, nach einer neuen Welle an Downtempo- oder Slow-Techno-Artists angehört, die international gehörig Wellen machen. Statt Gitarren gibt es Synthetik aus dem Kollektivgedächtnis. Sphärisches Acid-Geblubber entführt uns in den urbanen Urwald. Wir marschieren auf dem Track Feind tranceartig durchs dystopische Dickicht der Moderne. Das Ding ist von seiner letzten EP auf Under Your Skin Records und verdient definitiv eine Hörempfehlung. Gangloaf ist angesagt. Der AWEM gehört zur gleichen Basler Clique wie der Dandara und andere hochkarätige Exporte von dieser neuen Elektronika-Welle. Der Dominik vermischt globales Sample-Material mit zeitgenössischem Slowhouse-Swag, tingelt seit Jahren um den Globus und beschallt dabei Postkartenstrände und Outdoor-Sessions, von welchen du zwar noch nie gehört hast, aber am liebsten dort wärst. Vielleicht kennst du den Boy aus dem Ampere-Video-Special, wie man als Underground-DJ in der Schweiz überleben kann. Das Thema ist jetzt gerade aktueller denn je, denn leider ist das Weltenbummlertum momentan cancelled, wodurch der Dandara, wie auch so manche andere Produzentinnen und DJs, Corona direkt im Geldbeutel spüren. Auf Caravana zeigt sich der Dandara von seiner etwas düsteren Seite. Geisterhafte Vocal-Snippets treffen auf einen hypnotischen Perkussionsteppich. Eine Mischung, die uns die Raum-Zeitordnung und die momentane Wirklichkeit vergessen lässt. Thank you. der Gitarreflex bereits von Anfang an ein Thema gewesen ist, schlittern wir weiter im Schweizer Qualitätsmusikterritorium, erneut von einer Klampfe begleitet. Nach dem ekstatischen Dschungelspaziergang steppen wir an den Surferstrand deines Vertrauens. Pandur floaten ein bisschen im gleichen Kielwasser wie die Basler Gang von vorher, bringen aber mit einer gekonnten Instrumentalisierung eine gute Portion Indie in den synthetischen Weltsound. Der Track «Hypotam» tönt nach verschnörkeltem Tanzmaterial mit langsamer Stampfansage, perfekt geeignet für alles, was sich zwischen Daydance, Waldspaziergang und dem Nachkochen von einem Pablo-Rezept bewegt. Ampere bewegt sich gern im Zwischendrin. Wir bleiben also in der Schnittmenge aus Indie und Elektronika, erneut aus der Heimat. Labcat liefert auf Lavender einen der wohl catchigsten Tunes der ganzen Show. Eine zärtliche Stimme trifft auf eine verwaschene, wer hat's gedacht, Gitarre. Per se ist das bereits ein Tagtraum-Garant. Der clean, quirlige Beat der Drum Machine zieht das Ding aber raus in den Kosmos, gefährlich nach an die Sonne. Bevor wir also vergleichen, gibt es einen locker-flockigen Sommer-Soundtrack zum Abendkommen. Dreams, spirit telling, Adobe warning. Basel zum dritten und erneut bedient sich die selbsternannte Kulturhauptstadt am Rhein am groovigen Musikfundus vom Globus. Alma Negra stehen wie schon in der letzten Episode für den gehobenen Tanz bei Exzess und schlagen öfters die Brücke zwischen zentraleuropäischer Haustradition und westafrikanischen Tanzrhythmen. Tropisch erreicht auf dem Track «Chavo» eine ganz neue Dimension, während knapp 6 Minuten schleudern dir die beiden Tüftler der Sommer direkt vor die Fies. Was du daraus machst, ist zwar komplett dir überlassen, wir empfehlen aber ein kühles Getränk und eine subtile Tanzeinlage am wohl sonnenverwöhntesten Ort von deinem Crib. Wenn du das Ding nachtanzen willst, gibt es den Tune mit allen weiteren Delikatessen von der Show in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Vor der Mitte von dieser Episode kommen wir zu einem der wohl grössten Highlights, die das Corona-Jahr bis jetzt zu bieten hat, nämlich das neue Fortet-Album. Ampere-Hörerinnen wird das britische Mastermind vermutlich bereits im Begriff sein. Der Kieran Hebden vermischt bereits seit Dekaden die unterschiedlichsten akustischen Einflüsse in seinen Produktionen. Jede einzelne davon versieht auch mit seinem Signature Midas Touch, um die Dinger straight in deine Favoritenliste zu katapultieren. Der Track «School» ist pure Sehnsucht, ein Gefühl, das die Isolationsseason wie einen roten Faden durchzieht und stets nach dem nötigen Soundtrack verlangt. Eine bittersüße Melodie dreht uns auf einem Bett aus verschäbelten Drums aus in die Weite der Erdumlaufbahn. Sein neuestes Album «16 Oceans» läuft seit Wochen bei mir auf und ab. Und so soll es auch bei dir sein. Wir bleiben bei radiotauglichem Schall. Das Mal schalten wir aber das Cheese-Level Richtung Topspot und fühlen uns pudelwohl dabei. Icarus sind ein britisches Brüderpaar, das auf einem Major-Label daheim sind und auch genau so tönen. Jedoch gibt es durch Rave-Referenzen und astreine Produktionen genügend Street-Cred, dass das Ding auch bei uns die richtigen Knöpfe drückt. Ich habe selten einen Tune gehört, zu welchem sich meine Existenz so in die Unendlichkeit auflöst. Wir vergießen also eine Träne und öffnen die Hand über dem Kopf, um die volle Transzendenz von diesem Track zu spüren. Auf Fade Away ist der Name Programm. Wir faden weg mit dem wohl guiltiest Pleasure seit langem für den perfekten Gänsehautmoment. Vom Höhenflug geht es zurück auf den Boden der Tatsachen. Wir schalten also den Flugmodus ab und bewegen uns wieder zurück in heimische Gefilde. Der Buddha-Mann zeigt auf Sakinio, wie Geisterbahnatmosphäre und Maschinenfang harmonieren können. Es ist etwa der Tune für Moodswings zwischen beängstigender Grimasse im Spiegel und Laidback-Gezappel im Hauseingang. Der Genfer ist Stammgast beim Le Digital Festival, wo in diversen Schweizer Städten Live-Elektronika an öffentlich zugänglichen Plätzen präsentiert. Definitiv Post-Corona mal vorbeischnecken. Es ist nicht viel dran, umso mehr Platz gibt es also für einen Tagtraum. Schrägste Tunes von der letzten Shows Coming In. Auf dem Track Rocket kollaborieren indische Vibes mit hebräischen Gangchants auf einem packenden Uptempo-Groove. Der israelische Produzent Shaye Benzur, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, verbringt sein halbes Leben in Indien und liefert mit diesem Track das Ticket für die Dampflok Richtung Orient, jenseits vom Tellerrand. Der Bro released auf Nonsuch, einem Major-Label-Ableger, wo auch Björk und Steve Reich veröffentlicht hat. Wir frönen einem hypnotischen Rhythmus, der unsere Chakras im Freudentaumel umtanzen lässt. Strange packende Vibes bis am Bach haben und natürlich Ampere Certified. Rocket, rocket, rocket, le Elo. Rocket, rocket, rocket, le Elo. Rocket, rocket, rocket, le Elo. Rocket, rocket, rocket, rocket, le Elo. Nafshi ola ola ola ola ola ola me Elohim ola ola ola me Elohim ola ola ola me Elohim ola ola ola ola Elohim rocket rocket rocket rocket ein esfugot ben mabatrali bishiko. Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Chico, Shiko im Elohim Rocket Rocket. Indische Vibes hier bei Ampere. Nicht nur Tikka Masala und Butter Paneer stehen bei mir hoch im Kurs, sondern auch die nigerianische Adaption vom gängigen Bollywood-Swag hat es mir seit einiger Zeit besonders angetan. Wie bereits der Tune vorher, habe ich den Track per Zufall vor einigen Jahren in meinem Weekly-Mix auf Spotify gefunden und ich hätte nie gedacht, dass das Ding bis jetzt noch meine Heavy Rotation dominiert. Eingeleitet von Drums direkt vom Casio-Keyboard zeigt uns der Karamin Lilisco auf Fashion, wie man es eben richtig dreht. 1, 2, 3, Fashion! zurück vom Heat aus der Sahelzone geht es wieder back in die Alpennation, wo eine sehnlichst erwartete Abkühlung auf uns wartet. Bereits vor einigen Shows hat mit Coolness vom Feeling Music Label Head Chief schwer überzeugt. Auf 404 Combo zeigt er wieder zusammen mit dem Busenfreund Deheb, wie die Zukunft mehr in der Schweiz sein kann, auch wenn das Ding aus dem 2015 stammt. Bei Ampere gibt es keine 404-Fehlermeldung, wenn es um Workout-Soundtracks, Gefühlsvertiefung oder neue Lieblingstunes geht. Big Ups sind dabei. Präsent die vierte auf Superlunary, dem neuesten Album vom Audio Dope, ist drin, was draufsteht. Verträumte Beats, die alle Wohlfühlknöpfe drücken. Der Track Bogotier Ride gehört zu den Highlights und entfiert gekonnt in Happy Place. Der Audio Dope ist einer der wohl versiertesten Sounddesigner aus der Alpennation. Sein vorwärtsgerichtetes Mindset überzeugt nicht nur YouTube-Monolithen wie Majestic Casual, sondern auch das Basler Powerhouse Radicalis, wo unter anderem das Zuhause von Silen Ado und dem Guy Mondon ist. Auch hier ist der Name Programm. Audio Dope ist dope und immer Garant für eine gute Portion Future. Vibes. Immer handpflückt. Dabei Vibes kurz vor der Zielgerade. Es tönt literally so, als würde die Sekunde langsamer laufen. Wir geniessen jeden Moment von «Back Alone», einer fernwehprovozierenden Downtempo-Nummer von «The Lugubrious», wo uns kurz vor dem Schluss nochmal in die Stratosphäre rausboxen. Das Berner Kollektiv war bereits beim M4 Music und als Swiss Live Talent nominiert gewesen. Super dopes Material für Samstag Nachmittag auf Entdeckungstour. Auch wenn der Schattenspender auf dem Balkon keine Palmen ist, haben die Ferien im Kopf bereits angefangen. Immer gibt es zum Schluss einen besonderen Leckerbissen hier bei Ampere. Bevor wir Tschüss sagen, schickt uns die Schweiz-Kanadierin Camilla Sparks, mit 3S geschrieben, mit einer Stimme, die bis ins Mark geht, einmal rund um den Globus. Auf Are You Okay gibt es filigran nordische Emotionen und Exotika zugleich. Ein grandioser Soundtrack für mentale Kurzferien. Big Ups sind bei der 39. Folge von Ampere dabei gewesen. Wie immer gibt es den ganzen Stoff zum Nachholen in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Wir schlittern jetzt langsam, aber optimistisch in Sommer, wünschen ein frohes was auch immer und hören uns nächste Woche zur gewohnten Zeit wieder hier bei Ampere auf SRF Virus.